auf, denn die Nacht wird kommen. Auf mit dem jungen Tag, wirket am frühen Morgen, ist so spät sein mag. Wirket im Licht der Sonnen, fanget bei Zeiten an. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn es Mittag ist. Weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, geht alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn die Sonne weicht. Auf, wenn der Abend mahnet, wenn der Tag entfleucht. Auf bis zum letzten Zuge, wendet nur Fleiß daran. Auf, denn die Nacht wird kommen.